Das finden Sie nicht in südlicher Tradition von Buddhismus. Grobe Atmen und feinere Atmen. Zu siegen, Sisi. Dann grobe Atmen ist Atmen, das in den Körper hineinfließt durch die Nasenlöcher. Dann geht durch diese Atmenrohr zu Bauch, unterem Bauch hinein und dann wieder zurück zu den Nasenlöchern. Diese Atmen heißt dann grobe Atmen. Sushi. Aber Yoga, genauso wie der nördliche Buddhismus, Sie finden das nicht nur in Yogacara, auch in Abhidharma Kosha und so weiter. Es gibt auch feinere Atmen. Und feinere Atmen ist Atmen, das an dem sich der ganze Körper beteiligt. In der nördlichen Tradition sagt man Atmen durch Poren von dem Haut. Und diese Atmen eigentlich ist sehr eng verbunden mit Prana. Diejenigen von uns, die sich mit Yoga beschäftigen haben, wissen, dass in Yoga wir unterscheiden verschiedene Sorten von Körper, von Kaya. Grobe Körper, Stula, Kaya, heißt in Yoga Ahara Kaya. Ahara Kaya ist Körper, das von Ahara heißt Essen. Das existiert und ernährt sich von Brot, Reis, Gemüse, Fleisch, wenn wir Fleisch fressen, essen und so weiter. Und diese grobe Körper auch lebt durch Einatmen und Ausatmen. Aber die Tat, dass es an Einatmen und Ausatmen, dass es an Einatmen und an Prana verbunden ist, ist überhaupt nicht klar. Jetzt gibt es noch andere physische Körper, das sehr, sehr sozusagen fein ist und eng mit dem Geist verbunden ist. Die Verbindung von Ahara-Körper, von dem groben Körper mit Geist ist gar nicht so klar. Die Verbindung von feineren Körper ist dann, wird sehr, sehr klar, dass es mit Geist verbunden ist. Prana, also Lebensenergie, ist mit dem Geist eng verbunden. Indem wir unsere Achtsamkeit an grobe Körper leiten, dann haben wir den Eindruck, dass eben in westlichen Philosophie, dass Körper und Geist eigentlich getrennt sind. Und zwar, so wie bei Descartes, Kartesianen, Körper und Geist sind so wie zwei Uhren, die getrennt sind. Aber feinere Körper ist sehr eng mit dem Geist verbunden und sozusagen, es ist dafür verantwortlich, dass der Geist sich bewegt. Nach der Yoga-Philosophie, der Geist sich bewegt durch Prana, durch diese feinere Atmen durch Bioenergie. In den Yoga-Büchern wird erklärt, dass Prana ist so wie ein Pferd und der Geist ist der Reiter, der auf dem Pferd sitzt. Und sozusagen Pferd leitet. Also ohne Prana, so die Philosophie von Yoga und auch wird sehr klar ausgedrückt im Mahayana Buddhismus, ohne Prana der Geist kann sich nicht bewegen. In der Theravada Buddhismus eigentlich gibt es selbe Prinzip, wenn sie sich mit, hat sich jemand hier mit Abhidharma beschäftigt, sie, ein bisschen, dann in der Theravada Buddhismus, der Geist kann nicht funktionieren, kann sich nicht bewegen, ohne sieben Geistesfaktoren, die heißen wie? Sabbacitta Sadharana, die sind gemeinsam in allen Zuständen des Geistes. Welche sind das? Wie unterscheidet sich das von Yogacara? Erste ist Berührung. Berührung muss da sein. Ohne Berührung nichts passiert. Wenn Berührung da ist, gibt es Empfang von dem Objekt. Empfang von dem Objekt heißt Vedana. Gefühl, Empfindung. Empfindung ist basiert an was? An Wahrnehmung. Dann gibt es Berührung, Empfindung, Wahrnehmung. Dann gibt es noch? Kontakt. Das ist am Anfang. Dann gibt es Chetana, Wille. Wille muss da sein. Dann gibt es Aufmerksamkeit. Manasikara, Zoi. Das sind die fünf in Yogacara. In Theravada haben wir noch dazu Samadhi, das Zentrifuge Kraft, das Geist zusammenhält mit den Faktoren. Und was noch? Jivitendriya, Lebensfakultät. Lebensfakultät ist Prana. Also in jedem Lebensenergie, das Prana, kann man sagen, das? Energie, schon alles ist Energie. Aber das ist das, was verantwortlich dafür ist, dass die Geistesfaktoren und dann auch Körper lebt und arbeiten kann. Das ist so schützende Energie, die für das Leben von dem Organismus zuständig ist. Es ist verglichen in Abhidharma mit einer, wie heißt diese, Huschel, Huschel heißt, die im Krankenhaus, die Schwester, Krankenschwester, aber die sich um das Kind kümmert, Hebamme oder sowas, die in reichen Familien, sie haben immer eine Frau, die, ja. Wie sagt man auf Deutsch? Amme, die dann tragt immer das Säugling und auch ernährt ihn und so weiter. Das ist, Prana ist genauso. Es schützt Organismus, gibt Leben dem Organismus und hält das zusammen. Solange Prana da ist, gibt es Wärme, gibt es Atmen. Jede Zelle ist die Lebendigkeit. Jede Zelle. Deswegen diese grobe Atmen, man spürt nicht, dass es durch jede Zelle, dass es in jede Zelle vorhanden ist. Nur diese feinere Atmen, das sagt Atmen von den Poren in Haut, da diese Atmen dann funktioniert im ganzen Körper, sogar in den Knochen. In jede Zelle, zwischen alle Zellen gibt es immer Raum, nicht wahr? Ohne Raum, die Zellen können nicht funktionieren. Wenn die Zellen sterben, wenn man zum Beispiel Krebs hat oder so, was passiert? Dieses Raum platziert zusammen. Dann, warum nach der Philosophie von Yoga, auch in Yogacara wird klar erklärt, warum atmen wir? Weil es Raum gibt. Ohne Raum, Voraussetzung für Atmen ist Raum. Dann gibt es große Raum im Körper, großer Raum ist Mund, ja, diese Rohr, Atmenrohr, dann die Lunge und dann diese Bauch, das heißt Saushiryam in Yoga. Wenn man Yoga übt, konzentriert man sich auf Saushiryam, diese große Raum im Bauch, über hier, Mo, wie sagt man, Mo Peripherium, Dieses Raum über Zwölfe heißt Saushiryam. Und grobe Atmen ist mit Saushiryam verbunden. Die feinere Atmen ist mit jeder Zelle verbunden. Weil zwischen den Zellen gibt es immer Raum. Und die Zellen, heutzutage die Wissenschaft ist so entwickelt, sie können elektronische Mikroskop in dem Körper spazieren und sie sehen, wie jede Zelle atmet ein und atmet aus. Haben Sie mal gesehen? Im Internet kann man sehen. Jetzt, Sie haben Methode, dass Sie vielleicht Michael, der Wissenschaftler, kann uns belehren. Man kann Mikroskop, elektronische Mikroskop in den Körper hineinführen, indem man es schluckt. Und dann sieht man, wie jede Zelle beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Und solange dieser Prozess von Einatmen und Ausatmen existiert, dann die Zellen leben. Und die Zellen sterben und leben, und das eigentlich Leben ist Sterben und Geburt von den Zellen. Das Universum dehnt sich auch aus. Ja, das ist ein anderes Problem. Dann gehen wir zu weit weg. Jetzt erst wir erkennen Universum, indem wir unseren Körper erkennen. Das ist Yoga. So, dann wir haben zwei Sorten von Atmen. Und in allen buddhistischen Traditionen, die Meditation über Atmen, ist Prozess von Verfeinerung des Atmens. Sehr wichtig zu verstehen. Durch Konzentration und durch Weisheit wird Atmen verfeinert. Und dieser Prozess von Verfeinerung von Atmen lässt sich nicht trennen von Prozess von Verfeinerung von Körper und Geist. Weil Atmen ist das, was den Geist und Körper zusammenbindet. Auf psychische Seite, es ist Vedana, Empfindung, das Geist und Körper zusammenbinden. Auf physischer Seite, es ist Atmen. Also die zwei, Atmen und Empfindung, sind so wie Brücke zwischen Körper und Geist. Im Gegenteil zu westlicher Philosophie, in indischer Philosophie, wir können nicht trennen Gefühl oder Empfindung von Härte und Härte selbst. Kann man nicht trennen. Unmöglich. Aber im Westen, es war bis zu Einstein, obwohl man hat gedacht, dass diese Materie funktioniert getrennt von dem Geist, nicht wahr? Aber es kann nicht existieren getrennt von dem Geist. In Buddhismus, in Philosophie von Yoga, von Anfang an ist klar, dass Empfindung von Härte oder Weichheit oder Hitze oder Kälte und Kälte, Hitze, Weichheit, Härte sind zwei Sachen, die man nicht trennen kann. Deswegen Empfindung ist die Brücke zwischen Körperlichkeit und Geistlichkeit und genauso auch Atmen. Deswegen für Meditation, die Sachen, die sich am besten anwenden lassen, um Prozess von Meditation zu verstehen, Prozess von Shamatha und Vipassana zu verstehen, ist eben Atmen und Gefühl. Warum Atmen? Im Prozess von Verfeinerung von Atmen, wir verfeinern auch den Geist und den Körper. Prozess von Verfeinerung von Atmen lässt sich nicht trennen von Prozess von Verfeinerung von Körper und Geist. Wenn wir feinen Geist anwenden, wir sehen vor unserem inneren Auge, wie sich auch gleichzeitig Atmen verfeinert. Und wenn sich Atmen verfeinert, was verfeinert sich gleichzeitig auch? Empfindung von Atmen. Also Empfindung von Atmen, Atmen und Geist sind ein Prozess. Und Prozess von Verfeinerung von diesen drei Elementen ist dann Ziel von der Meditation Anapanasati. Die haben wir genannt als Achtsamkeit über Einatmen und Ausatmen. Jetzt Unterschied zwischen der südlichen Tradition ist, dass Einatmen und Ausatmen bezieht sich nur ausschließlich auf grobe Atmen. Ein, aus und der Meditierende dann betrachtet nur diese grobe Züge von Atmen. In der nördlichen Tradition genauso wie in Yoga, dann diese feinere Atmen ist Hauptobjekt der Meditation. Das ist der Unterschied. Muss man verstehen. Und Thailand? Wo gehört Thailand? In Thailand ist der südliche Buddhismus natürlich. Ist Theravada. Aber das heißt nicht, dass Theravada nicht von Mahayana beeinflusst wurde und Mahayana nicht von Theravada. Aber in den Theravada-Ländern lehrt man Anapanasati nach Visuddhimagga. In nördlichen Buddhismus nach Yogacara Bhumishastra. Und was ich jetzt lehren werde, ist nach Yogacara Bhumi Shastra, von Asanga. Eigentlich die ganze Meditation Shamatha Vipassana, wie es im nördlichen Buddhismus, in China, Tibet, Vietnam erklärt wurde, ist nach der Yogacara-Tradition, nach Asanga Vasubandhu. Später Sie kennenlernen. Also, erste Sache, dass man sehr klar darüber sein sollte, ist, dass wenn wir über Atmen meditieren, wir dann lernen, nicht nur Betrachtung von dem groben Atmen, aber allmählich wir lernen auch Betrachtung von den feineren Atmen. Und dann Prozess von Verfeinerung von Atmen, was Essenz von Anapanasati-Meditation ist, dann geschieht besonders an dem feineren Atmen. Obwohl feinere Atmen und grobe Atmen kann man nicht streng trennen. Die geschehen zusammen. Wenn wir einatmen und ausatmen durch die Nasenlöcher, ganze Körper beteiligt sich an diesem Prozess. Aber was passiert, wenn wir nicht einatmen und ausatmen durch die Nasenlöcher? Gibt es kein Atmen da? Es gibt Atmen. Der Körper setzt fort, weil die Zellen von dem Körper, die atmen weiter. Das kann man sehen mit Mikroskop. Die atmen weiter, wenn sie Atmen halten oder wenn sie unter diese Atemzüge nicht erlauben, der Körper, die Zellen atmen weiter. Und diese, auf Chinesisch heißt diese Atmen Mao Kung Fu Xi. Die Haare von den Haut, Poren oder Poren. Dann diejenigen, die sich mit Yoga beschäftigt haben, wissen, dass dann in Pranayama, Pranayama ist genau die Bedeutung von Qigong. Was heißt Qigong? Pranayama, Qi heißt Prana, Kung heißt kontrollieren oder meistern. Denn wenn Sie Pranayama lernen, dieser wichtigste Teil von Kontrolle von Atmen und dadurch auch von dem Geist ist Achtsamkeit an die Zwischenphasen von Einatmen und Ausatmen. Diese Zwischenphasen haben technisches Wort in Yoga, heißen Kumbhaka. Und es gibt zwei Sorten von Kumbhaka, innere Kumbhaka, Antara Kumbhaka und äußere Kumbhaka, Bahya Kumbhaka. Antara Kumbhaka ist, wenn wir einatmen, nach dem Einatmen, es gibt eine Pause. Diese Pause nach Einatmen heißt dann Antara Kumbhaka, innere Kumbhaka. Oder im Chinesisch heißt das innere Zwischenatmen. Nach wir ausgeatmet haben, dann diese Pause heißt äußere Zwischenatmen. Das heißt, dass der Körper atmet immer. Jede Zelle von dem Körper atmet immer. Und die Voraussetzung für diese Atmen ist Voraussetzung dafür, dass wir leben, Voraussetzung dafür, dass wir sehen, hören, schmecken, riechen, tasten, ist Raum. Ohne Raum nichts kann zustande kommen. Wichtigste Meditation in Yogacara-Tradition ist Meditation über Raum. Nicht, dass der Geist Raum ist, Geist ist nicht Raum, aber er hat die Eigenschaften von dem Raum. Alles, was wir wahrnehmen, kennen, geschieht in Raum. Nein, das ist noch andere Sache. Dazu kommen wir später. Natürlich, Raum hat mit Leerheit zu tun. Natur der Raum ist Leerheit, Natur des Geistes ist Leerheit auch. Deswegen der Geist genauso wie Raum können alles empfangen. Wenn dieser Raum zusammenplatzt, Raum kann nicht zusammenplatzen, wenn dieser Körper zusammenplatzt, dann diese Natur des Geistes kann nicht zusammenplatzen. Das ist sehr wichtige Meditation in Mahayana-Tradition. Alle Elemente von unserer Wahrnehmung, alles was passiert, passiert auf Grundlage von Raum und auf Grundlage von Geist. Und obwohl Geist ist kein Raum, Raum ist kein Geist, die Eigenschaften von Raum und Eigenschaften von Geist sind vergleichbar. Wichtigste, wie Zhuangzi, diejenigen, die chinesische Philosophie studieren, Zhuangzi sagt, was ist das Wesen von einem Zimmer? Raum. Was ist das Wesen von der Erde? Raum. Was ist das Wesen von allen Sachen, das wir wahrnehmen? Raum. Genauso, was ist das Wesen von alles, was wir wahrnehmen? Geist. Ohne Geist nichts kann zustande kommen. Und Geist ist mit Raum verglichen in der Qualität von Fähigkeit von Anfang von allen Objekten, abgesehen davon, ob die uns gefallen oder nicht gefallen, ob sie, wie sie mögen oder nicht mögen. Aber kommen wir zurück zu Atmen. Dann, wenn wir nach der Methode von nördlichen Buddhismus meditieren, wir achten nicht nur an grobe Atmen, aber wir achten auch an feinere Atmen. Und diese Sensitivität gegenüber feineren Atmen, wir entwickeln allmählich. Man kann es nicht zwangsweise machen, dass man so wie in Pranayama, im anfänglichen Stadium von Pranayama, man versucht, dieses Kumbhaka-Stadium zwangsweise verlängern. Aber in Buddhismus, Vasubandhu erklärt in Abhidharma Kosha, im Buddhismus natürlich kann man nicht so machen. Dann ist es nicht Achtsamkeit, Übung. In dem wahren Sinne. Achtsamkeit heißt Anupassana. Hm? Sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Dann durch diese Verlängerung von den Zwischenatmen geschieht auf natürliche Weise durch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist, hat führende Rolle in der Meditation. In der nördlichen Meditation, die ganze Prozess von Shamatha und Vipassana wird auf Grundlage von Aufmerksamkeit erklärt. Aufmerksamkeit heißt Manasikara. Was heißt Manasikara? Im Geiste machen, Objekt im Geiste machen. Je nachdem, wie man das Objekt im Geiste macht, so wird es empfangen und wahrgenommen. Sehr wichtig zu verstehen. Also Aufmerksamkeit ist so wie der Ruder von dem Geist, das Richtung zu dem Geist gibt. Und der Geist dann richtet sich nach der Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit dann entscheidet, was wir empfinden, was wir wahrnehmen. Und was wir empfinden, was wir wahrnehmen, das formiert unseren Geist. Die Wahrnehmung und Empfindung heißt im Buddhismus Formation des Geistes, Citta Sankhara. Jetzt, wir lenken diese Aufmerksamkeit, ist das, was dem Geist Impuls gibt. So wird erklärt in Abhidharma Kosha, und was den Geist zu dem Objekt leitet, indem es die Richtung gegeben hat. So wie Geist ist so wie ein Boot, und diese Ruder von dem Boot ist Aufmerksamkeit im Geiste machen. Ist das klar? Versuche ich nachvollziehen, in den Dhammapada steht, den Geist geht den Dingen voraus. Meinst du erste, zweite ja. Vers von Manamakada? Mano Pubangama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Der Geist ist der Vorrunner, wie sagt man auf Deutsch? Vorreiter, alles ist im Geist enthalten. Manu Pubangamanama, Manu Seta, der Geist leitet und alles ist im Geist enthalten. Manasa Padutena yo bhasati va karoti va tasa dukkham anveti vahato evam padam. Wer mit unheilsamen Geist spricht und tut, dem wird Leiden folgen, so wie diese Spuren von Ochsen nach der Karre. So wie Karre nach den Spuren von den Ochsen, das ist besser. Das heißt, da setzt man die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das, was dem Geist Richtung gibt. Der Prozess von Wahrnehmung und von Empfindung von dem Objekt fängt an mit Aufmerksamkeit. Wenn wir nicht auf etwas aufmerksam sind, dann der Geist wird sich nicht bewegen. Erst muss man Objekt im Geiste machen, dann der Geist wird sich bewegen. Wenn man nicht zu dem Objekt. Wenn man nicht dem Objekt im Geiste macht, Der Geist bewegt sich nicht zu dem Objekt. Deswegen, wir nennen das Aufmerksamkeit, aber auf Sanskrit oder Chinesisch genauso Zhuoyi, ist im Geiste machen. Damit aktiver Prozess von Denken geschieht und der Geist sich mit Objekt beschäftigt. Wir müssen den Objekt im Geiste machen, indem wir ihn greifen, ja? Dann wir greifen ihn, zu greifen ihn, indem wir arbeiten mit Wille, achtsam mit Wille, Vedana, Empfang und mit Wahrnehmung. Die formieren dann die anderen Geistesformationen und dann haben wir Ganze von Wahrnehmung. Und hier geschieht jetzt die Kontrolle in diesem Punkt. Das ist denn, der Reiter sozusagen, der Geist. Je nach dem, nach Richtung des Geistes, der Geist wird dann funktionieren. Wenn der Geist keine Richtung hat, er wird sich nicht bewegen. Deswegen, was ist der Geist von Buddha? Der Geist von Buddha hat keine Aufmerksamkeit. Wunderbar. Oh mein Gott. Aber wir brauchen Aufmerksamkeit, damit wir die Objekte verstehen. Aber der Geist von Buddha, er braucht nicht die Objekte zu verstehen. Er hat schon alle Objekte verstanden. Das ist der Unterschied zwischen Arahat und Buddha. Buddha hat Dharmakaya. In Dharmakaya braucht man keine Aufmerksamkeit. Und braucht man nicht Vitarka-Vichara. Wir brauchen es. Solange wir nicht Buddha sind. In Geiste von Buddha, die Objekte sind einfach so wie im Spiegel reflektiert, wie sie sind. Ohne irgendwelche Anstrengung, spontan. Dann, wenn wir Buddha sein möchten, wir müssen darüber nachdenken und richtig verstehen. Es ist gar nicht so leicht, die Objekte nur wie Spiegel reflektieren. Warum? Bewertung kommt. Bewertung kommt, natürlich. Arahat ist Buddha? Buddha und Arahat ist nicht Buddha. Arahat ist nicht Buddha. Wenn Buddha Arahat wäre, dann sind Tausende von Buddhas zusammen und das ist nicht möglich. Nur ein Buddha, so wie eine Sonne, kann entstehen. Arahat hat Vimuktikaya, Körper von Befreiung. Der Buddha hat auch Körper von Befreiung. Aber Arahat hat nicht Dharmakaya. Buddha hat Dharmakaya. Was ist Körper von Befreiung? Fünf Körper von Befreiung. Welche? Körper von Befreiung von Sila, Befreiung von Samadhi, Befreiung von Panya, Befreiung von Befreiung und Wissen von Befreiung. Wir, in solange wir nicht Arahant sind, wir haben fünf Körper von Anhaftung. Arahat hat keines Körper von Anhaftung. Er hat fünf, so wie fünf Aggregate. Fünf Aggregate von Befreiung. Aggregat von Befreiung von Sila, Aggregat von Befreiung von Samadhi, Aggregat von Befreiung von Weisheit, Aggregat von Befreiung und Aggregat von Wissen von Befreiung. Jetzt keine Ursachen mehr für Wiedergeburt. Buddha hat das auch, aber er hat noch zusätzlich Dharmakaya. Das heißt, wie ich gesagt habe, er braucht seinen Geist nirgendwo hinzulenken. Er bleibt im Zustand von Natürlichkeit. Nur, was ist Natur des Geistes? Nur spiegelt die Dinge. Wie sie sind. Er hat den Erbauer des Hauses erkannt. Das ist, er hat auch. Aber nicht nur erkannt, sondern er hat ist in Einheit mit der wahre Zustand der Sachen, mit Leerheit. Arahat hat noch Tendenzen, Gewohnheiten. Buddha hat keine Gewohnheiten. Deswegen ist er Buddha. Er braucht nicht Aufmerksamkeit. Deswegen hat er Körper von Dharma. Da haben wir noch lange zu üben. Na gut, wir kommen zurück zu Atmen, weil wir wollen gleich meditieren. Dann wie fängt es so an? Es gibt auch Anfänger zwischen uns. Es fängt an mit Isolierung des Körpers und Isolierung des Geistes. Was ist Isolierung des Körpers? Wenn man meditiert, man schenkt keine Aufmerksamkeit den Augen, den Ohren, Nase, Zunge, insofern wie möglich auch dem Körper. Und man zieht sich im Geist zurück. Das heißt Kaya Viveka. Viveka, diejenigen von uns, die Buddhismus oder Yoga studieren, wissen, dass Viveka hat zwei Bedeutungen. Erste ist Isolation, zweite ist Weisheit. In Yoga Weisheit kommt dadurch, dass sich der Geist von den Sinnen zurückzieht. Solange sich der Geist nicht von den Sinnen zurückzieht, wir machen keine richtige Yoga. Dieser Prozess von Zusammenziehen des Geistes von den Sinnen heißt Pratyahara. Pratyahara. Gegen. Wir sammeln den Geist nach draußen, deswegen Prana fließt nach draußen. Indem Prana fließt nach draußen und wir beschäftigen in unserer Welt immer mehr und mehr Impuls von draußen. Wir sehen die Reklamen, wir hören Fernseh, Radio. Ich sehe in Berlin, die alle sitzen in U-Bahn so mit Handy. Ich war vor kurzem in Berlin, in Prag natürlich genauso. Was passiert da? Prana dann fließt nach draußen. Wenn Prana nach draußen fließt, wird man immer müde. Der Geist denkt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und was passiert dann? Dann wird man dumm. Die Weisheit von Yoga kommt durch die Sinnen ziehen sich nach innen. Das heißt Pratyahara. Wenn die Sinnen ziehen sich nach innen, dann die Prana fließt nicht nach draußen. Und wenn Prana nicht nach draußen fließt, dann wird man inner stark. Wenn Prana fließt nach draußen, dann wird, obwohl man sehr viel übt, denn man wird inner schwach. Keine innere Kraft. Deswegen ein guter vietnamesischer Kung-Fu-Kämpfer, er kann einen super muskularen Mann, er kann ihn gleich fertig machen. Warum? Weil er arbeitet mit Prana, mit innerer Kraft. sondern er weiß genau, wie er seine Prana benutzt, und bevor er ihn gefährden kann, er macht ihn schon kaputt, weil er beobachtet seine Prana. Er weiß, ein guter Qigong-Student oder Kung-Fu-Student, er weiß genau, wie der Gegner seine Prana benutzt. Deswegen kann er ihn gleich kaputt machen, bevor er die Prana anwendet, ihn zu gefährden oder zu Schaden bringen. Prana leitet den Geist und gleichzeitig den Körper. Jetzt, wenn wir Aufmerksamkeit auf die Objekte von den fünf Sinnen lenken, dann die Prana geht nach draußen, verschwendet. Wenn wir nach innen lenken, dann werden wir inner gestärkt. Wenn wir inner gestärkt sind, dann die Konzentration kommt auf natürliche Weise. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu den fünf Sinnen lenken, dann die Konzentration geschieht eben nicht. Dann dieser Zustand von dem Geist, dass die Aufmerksamkeit auf die fünf Sinnen lenkt, ist Zustand von Affengeist. Sehr wichtig zu verstehen. Und Meditation zu lernen ist, diesen Affengeist zu verhindern. Weil einer, der Meditation lernt, er lernt Meditation, indem er verstanden hat, dass Affengeist ihn Leiden bringt. Und verschwendet seine Prana und damit auch Lebensenergie. Dann, wir sehen die Menschen in den Großstädten mit 50 sind sie schon alte Menschen und sehr fragil, obwohl sie große Körper haben. Dann sind sie schon Ruinen, weil sie immer Aufmerksamkeit nach draußen lenken und keine innere Kraft entwickeln. Ist das so? Michael hat auch so gedacht. Ungefähr. Dann Funktion der Religion, der wahren Religion, ist, diese innere Kraft nicht nach draußen zu vergeuden. Ja, ich habe lange Zeit nicht Deutsch gesprochen. Muss ich wieder üben. Nicht lange Zeit nicht. Also, wenn man diese Prana nach draußen vergeudet, was passiert dann? Die Meditation wird sehr schwer. Wenn man es nicht macht, die Meditation wird immer leichter. Deswegen, wenn Sie wirklich meditieren möchten, was sollen wir machen? Achtsamkeit. Das heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Kraft des Geistes, das die Sinnen innen hält. Wenn man mit Achtsamkeit was macht, wird es ganz anderes. Wenn man es ohne Achtsamkeit macht, wird auch ganz anderes. Das soll man sich merken. Jetzt, was ist die Hilfsmethode, Upaya, Hilfsmittel, Upaya, Fampien, Hilfsmittel. Was ist Hilfsmittel dafür, dass man Prana nicht nach draußen vergeudet, sondern im Inneren hält? Bitte sagen Sie mir, die Studenten von Yoga. Asana. Körperhaltung. Wenn Körperhaltung ist fest und gemütlich, Asana ist definiert als feste und gemütliche Körperhaltung, dann atmet man ganz anderes. Wenn aber man nicht feste und gemütliche Körperhaltung hat, atmet man auch ganz anderes. Das ist zu merken. Wenn Sie jetzt meditieren, müssen Sie das sehr, sehr gut betrachten. Wenn die Wirbelsäule gerade ist, wo geschieht Einatmen und Ausatmen? In beiden Nasenlöchern. Und dann Prana fließt in Sushuma, in inneren Kanal. Wenn wir aber so sitzen, nur wir atmen nur mit einem Nasenloch, versuchen Sie. Und wenn wir so sitzen, atmen wir nur mit dem Bauch. Wenn wir richtig sitzen, dann wird ganzer Körper durchgeatmet und wir atmen an den Seiten. Merken Sie das. Versuchen Sie jetzt, sitzen Sie gerade mit Wirbelsäule, versuchen Sie, wo Atmen geschieht. Jetzt versuchen Sie so sitzen. Sehen Sie, wo Atmen geschieht. Ist das klar? Ja, muss man. Wir haben nur eigene Labor und das ist eigene Körper. Andere Labor haben wir nicht. Muss man sehr, sehr klar in eigenem Körper diese Prinzipien sehen, dann wird man sich danach richten. Wenn man es nicht klar sieht, wird man sich nie danach richten können. Deswegen Asana ist die Voraussetzung für richtiges Atmen. Und richtiges Atmen ist Voraussetzung für Samadhi. Das ist genauso im Buddhismus, so wie auch in anderen, in hinduistischen Einfassung von Yoga. Visuddhimagga erklärt sehr klar, wie man sitzen soll, die Wirbelsäule, die Säule, die 18 Wirbeln, so wie Säule, so soll man sitzen. Dann auf natürliche Weise Aufmerksamkeit mit ohne große Anstrengung bleibt im Körper. Jetzt, was ist der Mittel dafür, dass die Aufmerksamkeit bleibt im Körper und nicht aus dem Körper nach draußen geht? Konzentrationspunkt, das heißt Kamatana, Konzentrationsobjekt. Dieses Konzentrationsobjekt heißt im Buddhismus Kamatana, Yechu. Ohne Kamatana, dann werden wir es schwer haben, den Geist nach innen zu führen. Und Kamatana, besonders betont in Yogacara, alle Meditationsobjekte sind Objekte der mentalen Bewusstsein. Es gibt kein Meditationsobjekt, das nicht Objekt ist von mentalem Bewusstsein. Und wir meditieren, indem wir konsequent, unaufgehört unsere Aufmerksamkeit auf mentale Bewusstsein lenken und sich nicht von den fünf Sinnen zerstreuen lassen. Das ist Meditation. Das ist also Anfang von Meditation. Wir haben Zeit bis wie viel Uhr? Bis 11 Uhr. Dann am besten jetzt einfach, wir konzentrieren uns an Einatmen und Ausatmen. Jetzt versuchen Sie, den Körper gerade zu halten. Besonders für diejenigen von uns, die Anfänger sind, versuchen Sie klar zu sehen. Wenn man richtig sitzt, wie wird Atmen sein? Wenn man nicht richtig sitzt, wie wird Atmen sein? Und dann versuchen Sie sich am Anfang konzentrieren einfach an den Nasenlochen, am besten da in der Mitte von den Nasenlöchern. Und auch passen Sie darauf, dass zwischen Einatmen und Ausatmen es gibt noch eine Periode. Und wenn Sie auf diese Periode Achtsamkeit lenken, dann diese Periode wird allmählich immer klarer. Wenn Sie nach der südlichen Buddhismus meditieren, der Lehrer wird sagen, Sie sollen diese Periode ignorieren. Dann wird es nicht die Meditation beeinflussen. Jetzt in nördlicher Tradition genau das Gegenteil. Nicht ignorieren, davon bewusst sein. Aber nicht mit Kraft verlängern diese Pause zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen, sondern nur durch Aufmerksamkeit es mehr und mehr zum Ausdruck bringen. Auf natürliche Weise. Dann, wenn Sie gute Konzentration haben, werden Sie mehr und mehr bewusst, dass eigentlich in dieser Phase von inneren und äußeren Zwischenatmen der ganze Körper auch beteiligt sich, jede Zelle beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Für Anfang ist genug heute, dann morgen entwickeln wir weiter unser Wissen von Anapanasati. Okay? Keine Fragen, alle sind zufrieden. Alles klar, was zu machen ist. Jetzt denken Sie auch daran, dass Atmen existiert wegen der Tatsache von Raum. Und Atmen existiert wegen der Tatsache von Empfindung. Wenn die Konzentration vorhanden ist, Empfindung wird anderes, wird sich verfeinern. Wenn die Konzentration nicht vorhanden ist, wenn der Geist sich ablenken lässt, dann die Empfindung wird grob. Wenn die Konzentration vorhanden ist und der Geist sich nicht ablenken lässt, die Empfindung wird fein. Wenn Empfindung feiner wird, passen Sie drauf, dann auch Atmen wird feiner. Und der Geist, das Atmen betrachtet, wird auch feiner. Und wenn Atmen feiner wird, Empfindung von Atmen feiner wird, was passiert? Freude, innere Freude und Erfüllung mit dem, was wir machen. Und das ist die Voraussetzung dann für Shamatha. Wir üben Shamatha, indem wir feine Freude, das ist mentale Freude erleben. In dieser mentale Freude dann, wir kennen die Weisheitsbetrachtung üben. Wenn wir nicht diese innere Freude von Samadhi haben, es gibt streng gesagt keine wahre Vipassana. Die Voraussetzung für Vipassana ist Prashrabdi, die Klarheit des Objektes und Entspannung. Das mit Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, gerade Zustand des Geistes, alle diesen Faktoren verbunden ist, Feinheit. Alle diese Sachen kommen zusammen, wenn Konzentration besser wird, wenn der Geist sich nicht ablenken kann, lässt, entsteht Freude und mit Freude dann entsteht diese Prashrabdi. Und Prashrabdi ist Voraussetzung für Shamatha und Vipassana. Solange nicht Prashrabdi da ist, keine, in wahre Sinne, keine Shamatha, keine Vipassana, keine innere Erfüllung und keine Weisheit. Und so dann, morgen entwickeln wir weiter unser Wissen und wir jetzt machen wir zwei Sessionen, zwei Meditationssitzungen.